Und das sollte eben vorschattend auch schon das Volk und die Menschen, die als Dienstgefäß berufen worden sind, damit dann zu seiner Zeit das Heil Gottes offenbar wird in Jesus Christus, sollten das immer wieder merken. Und sie sollten durch die Gestik, die sie taten mit dem Gottesdienst und Opferdienst, den Gott ihnen ja befohlen hatte, nicht? Das lesen wir in Mose, sollten sie immer wieder daran erinnert werden, ja, wir können mit Gott nicht leben. Wir können mit Gott nicht leben. Wir brauchen ein kräftiges Opfer. Wir brauchen Sündenvergebung. Und das war die Schwierigkeit in der Zeit, als Jesus durch Israel ging über diese Erde, dass viele das gar nicht mehr wahrnahmen. Sie fühlten sich so gut, weil sie ja so viele Opfer brachten. Der Tempeldienst war ja im vollen Gange. Da wurde ja jeden Tag geschlachtet, geopfert in unterschiedlicher Weise. Und sie versuchten, die Gebote zu halten und fühlten sich auch als solche, die die Gebote gehalten haben. Nicht so wie der reiche Jüngling, er sagte zu Jesus, habe ich alles gemacht? Also bei mir, da ist nichts mehr zu bemängeln. Gar nichts. Na, da sagt der Herr, das wollen wir mal sehen. Dann hat er ja gerade zu ihm gesagt, dann probieren wir das mal aus, nicht? Ob bei dir gar nichts mehr zu bemängeln ist. So, dann geh mal hin, verkauf alles, was du hast, und dann kommst du und dann folgst mir nach. Ach, da ging er traurig weg. Aha, gibt's doch noch was zu bemängeln bei dir. Bist doch noch nicht so frei, wie du glaubst. Verstehen wir, das ist diese Diskussion hier. Und auch hier die gläubig gewordenen, die gläubigen Juden, die Gemeinde, sie sollte feststellen, hier ist nicht nur ein neues Opfer ins Spiel gekommen zu den Tieropfern, sondern hier ist etwas gekommen, was einmalig ist, was mit den Opfern der vorhergehenden Zeit gar nichts zu tun hat. Die konnten das nicht tun, was dies eine Opfer, was Gott zubereitet hat, getan hat. Es ist nicht nur ein, dass man sagt, jetzt sind die Opfer zu Ende, weil wir ein noch besseres Opfer gefunden haben. Nein, es geht nicht um das Bessere, es geht überhaupt um das einzige Opfer, das Sünden vergeben konnte. Die anderen konnten das nicht. Das muss man denken und das muss man neu im Herzen zulassen. Aha, dann darf ich ja das, was nur ein Schatten war, was überhaupt keine, ich sag's mal mit meinen Worten, keine vergebende Funktion hatte, das darf ich jetzt mal loslassen. Indem ich mich zu dem wende, was vergebende Funktion hat, nämlich das Blut des Lammes Jesu. Verstehen wir? Auch bei uns ist sicher nicht immer dieser klare Gedanke vorhanden. Wir denken, oh, jetzt kam Jesus und dann wurden die Opfer abgelöst und er wurde das große Opfer, das waren die kleinen Opfer. Nein, wir müssen vielmehr sagen, das waren, was die Sündenvergebung betraf, überhaupt keine Opfer. Wir kennen nur das eine Opfer, das ist Jesus. Ja? Und das, was noch wunderbar ist, schon in diesem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, dass wir merken, was Jesus am Ende des Lukas-Evangeliums aufzeigte, dass die Schrift, dass er in der Schrift spricht. Viele lesen die Psalmen auch so als mitmenschliche, wohltuende Aussagen. Ja, der David hat ja auch schon gelitten und der Psalmist, ja, der hat ja auch schon die menschlichen Probleme gehabt. Jesus wies darauf hin, dass die Psalmen von ihm reden und er redet dort. Am Ende des Lukas-Evangeliums steht das. Und hier wird genau auch seine Rede in Psalm 40 hervorgehoben. Er hat geredet. Gott, hier war die Zwiesprache. Er hat gesagt, ja, Opfer und Gaben haben dir nicht gefallen, aber mir hast du den Leib bereitet. Das war ein Gespräch des eingeborenen Sohnes mit dem Vater. Sie unterhielten sich in Psalm 40. Und dann sagt der eingeborene Sohn, ja, Vater, ja, dann komme ich und ich tue deinen Willen. Das war jetzt also nicht David, der da gesprochen hat. Das war Gott. Und so müssen wir auch für uns persönlich mehr die Psalmen lesen, dass Gott dort spricht. Und nicht die menschliche Seite immer nur sehen, ach, da hat der Prophet oder jeder mal gesprochen, dem ging es auch nicht so gut. Naja, das ist ähnlich wie bei mir. ja, dann lehnen wir uns gerne daran an. Nein, das ist Gottes Rede, die ganz deutlich ist. Durch dieses einzige Opfer, das gebracht wurde zur Vergebung der Schuld, ist eine Heiligung in Ewigkeit geschehen. Das spricht hier der Schreiber des Hebräerbriefes an. Das Gesetz Gottes und die Opfer des Gesetzes sind nur, und hier dürfen wir das nur ruhig 10-mal unterstreichen, nur eine Vorschattung, nur ein Schatten, nur etwas, was andeuten sollte, was gemacht werden müsste, damit die Menschheit wieder zu Gott kommen könne. Eine Vorschattung, so wie es ja auch in Kolosser 2,17 heißt, dass ja alles nur ein Schattenbild war, auf das Eigentliche hin, was Gott schon vor Grundlegung der Welt festgelegt hat, aber zu seiner Zeit erst offenbar werden sollte. Die Zeit hat er festgelegt, nicht? Im Galaterbrief steht ja auch, als die Zeit erfüllt war. Wir hätten von uns vielleicht gesagt, na ja, wenn Gott das vor Grundlegung der Welt festgelegt hat, dann hätte das ja gleich kommen lassen können. Schon am Anfang. Die Vergebung der Sünden offenbar machen können. Gott hat seinen wunderbaren Plan, alles zu seiner Zeit. Aber was vor dieser Vergebung der Schuld in Christus war, war nur ein Hinweis, nur ein Schattenbild auf das Ganze. So wie die Stiftshütte auch nur ein Abbild des Eigentlichen war. Jesus ist die eigentliche Versöhnung und alles andere war nur ein Schattenbild. Es ging also, es war ein Schattenbild, was hinwies auf die Gesamterfüllung der Gebote und die Versöhnung. Wir müssen auch diesbezüglich sehen, das mussten die Hebräer auch lernen, Gott hat diese Gebote am Sinai in 2. Mose 20 bis 23 nicht gegeben, dass sie erfüllt werden könnten. Dann würden wir sagen, naja, warum hat er sie uns denn überhaupt gegeben, wenn wir sie sowieso nicht erfüllen können? Damit wir merken, dass wir das nicht können. Der Mensch ist durch die Sünde hochmütig geworden, weil der Satan hochmütig ist und er hat gesagt, ich will sein wie Gott. Und diesen Impfstoff hat er allen Menschen gegeben. Hat er schon im Paradies gesagt, ja, ihr werdet dann sein wie Gott, ne, wenn ihr das nehmt. Und so wollen alle sein wie Gott und wollen ja auch alles wissen, so wie Gott. Und sie merken nicht, dass sie im Grunde genommen, die Geschöpfe, die Menschen, die Sünde, dass sie ganz arme Wesen sind. Und damit sie das merken, hat Gott die Gebote gegeben. Er wusste genau, das könnt ihr ja gar nicht halten. Nein, das klappt ja gar nicht. Aber ihr müsst mal merken, dass ihr Vergebung der Sünden braucht. Und die Gebote, sie förderten das. Paulus schreibt es auch im Römerbrief. Jesus vereinigte sich stellvertretend für uns in diesem Anspruch, Gottes Willen zu tun. Ich komme, deinen Willen zu tun. Alle Gebote, alles, was Gott will, wurde in ihm erfüllt. So steht es ja auch in Matthäus 5, Vers 17. Es gibt zwar heute immer noch Menschen, die versuchen, die Gebote zu halten. Aber das sind die, die haben keinen Heiligen Geist. Denn alle, die keinen Heiligen Geist haben, sind darauf angewiesen, die zu halten. Aber die wiedergeboren sind, sie haben die Gebote in Christus in sich. Das heißt, sie suchen die Gemeinschaft mit dem, der alles gehalten hat. Das ist was anderes. Deswegen sagt der Herr Jesus in Johannes 16, ich durch den Geist führe euch in der ganzen Wahrheit. Das ist natürlich eben dieses Schwierige, was viele Menschen auch in den Religionen nicht wollen, weil sie dann nicht mehr Herr über ihr Leben sein dürfen. Wer wiedergeboren ist, der ist nicht mehr Herr über sein Leben. Wie Paulus im Korintherbrief sagt, wisst ihr das gar nicht, ihr gehört euch gar nicht mehr. Sondern Christus hat das Sagen jetzt. Nicht? Und da sind denn der Herr Jesus, wo er führt, führt er nie zur Sünde. Nie. Er führt immer in der Wahrheit. Deswegen, ob nun jemand die Gebote im Detail kennt oder nicht, er wird nicht dagegen verstoßen, solange er in der Gemeinschaft mit Jesus bleibt. Deswegen ist es müßig, wenn man sich nur gegenseitig versucht, wieder die Gebote, und das versuchten die Hebräer, die Gebote und die Opfer vorzuhalten, als ob man dadurch etwas erreichen könnte. Nein, Christus ist dieses einmalige Opfer. Die Gemeinschaft mit ihm ist die Garantie, in der Wahrheit zu wandeln. Jesus hat in sich vereinigt auch diese fünf Opfer, die Gott geboten hat: das Brandopfer, das Speisopfer, das Friedensopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Deswegen brauchten diese Opfer überhaupt nicht mehr als Erinnerung gebracht werden. Er ist alles das da drin. Ja? Zum Beispiel in Johannes 8, Vers 28, dieses Ganzopfer heißt ja: ich will den ganzen Willen Gottes tun. Da sagt der Herr Jesus: der Sohn tut nichts von sich selbst, sondern nur, was er sieht, dass der Vater tut. Ganzopfer. Das ist Ganzopfer auch dann in unserem Leben. Nicht mein Wille, Herr, sondern deiner geschieht. Das ist Ganzopfer, Brandopfer. Dann auch die Speis- und Friedensopfer, die ja von unterschiedlichen Teilen der Landwirtschaft gegeben worden sind, vom Feld oder eben auch von Tieren. Da sagt der Herr Jesus ja in Johannes 17, das ist, heißt, ich gebe alles, was ich habe, an dich hin. Ja, also ich tue deinen Willen, aber ich gebe auch alles hin. Ich lese mal diesen Vers in Vers 10. Alles, was mein ist, das ist dein. Also hier deckungsgleich. Dankopfer, Friedensopfer, es gehört sowieso alles dir. Das bringe ich. Ja, und was dein ist, ist mein. Und was mein ist, ist dein. Ich bin in ihnen, also in den Jüngern, verklärt. Das hat der Jesus da erfüllt. Aber auch das Sündopfer und das Schuldopfer. Darum sagt er in Matthäus 20 zum Beispiel: des Menschensohn ist gekommen, nicht dass er sich dienen lasse, sondern dient und gibt sein Leben zur Versöhnung für viele. Schuldopfer, Sündopfer. Also, alles in diesem einen, vorher sprachen wir immer von dem einen hohen Priester, in diesem einen Opfer, wovon es vorher überhaupt kein Vergleichsopfer gab, alles in diesem einen Opfer erfüllt. Ehre zum himmlischen Vater, Dank, demütige Bitte, Vergebung, der Schuld erflehen, echte Buße. Auch hier ist mir zu eingefallen, auch ein Sünder hat überhaupt keine Möglichkeit, eine echte Buße zu tun, weil er sich ja gar nicht erkennt. Er erkennt sich nicht so, wie Gott ihn erkennt. Darum kann er wohl sich entschuldigen, ein wenig Buße tun, aber keine echte Buße, die Gott verlangt. Darum hat sich Jesus auch mit der Taufe zur Buße taufen lassen für uns, weil er der Einzige ist, der die echte Buße vor Gott tun konnte, stellvertretend für uns. Wir können immer nur so Details so rausbringen, einzelne Sachen, aber wir kennen unser Leben gar nicht bis ins Tiefste. Das kennt Gott allein, versteht ihr? Deswegen eine Buße, die Gott verlangt, muss total sein. Die muss alles umfassen, was im Leben eines Menschen ist, damit auch alles vergeben werden kann und alles gereinigt werden kann. Aber wer sich selber nicht kennt, kann das nicht tun. Das muss einer für ihn tun, der ihn kennt. Und das ist der Sohn Gottes. Er tat auch für uns Buße. Und er versah und versieht vor dem himmlischen Vater den Dienst, der daraufhin vollkommen ist. Auch wir können keinen vollkommenen Gottesdienst, obwohl wir nun Kinder Gottes sind, vollführen. Das kann nur der Herr selbst. Darum sagt er ja: ohne mich könnt ihr das gar nicht tun. Das geht gar nicht. Ich kann das nur und ich mache das auch. Denn unsere Ehre Gott gegenüber, unser Dank, unsere Buße, unser Opfer, unsere Hingabe sind einfach zu gering, als dass diese vor Gott etwas gelten könnten. Alles hat Jesus in sich selbst vollbracht. Den Leib hast du mir bereitet. Das Gesetz war also nur der Schatten dessen, was bereits schon am Anfang war und dann offenbart wurde. das Gesetz, die Gebote sind Wort Gottes. Aber was lesen wir im Johannesevangelium? Das Wort Gottes, am Anfang war es da. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Es war schon da. Das heißt, das vollkommene Wort war da und das Wort ward Fleisch. Das kam in Jesus. Dieses Wort, was vollkommen war, das war da. Und somit also konnte nur der, der das Wort ist und das Wort gibt, auch das Wort erfüllen. Die Menschen konnten das Wort nicht erfüllen, das Wort Gottes. Gott musste sein eigenes Wort selber erfüllen, in Christus. Deswegen das Zwiegespräch hier im Psalm 40, ja. Opfer und Gaben haben dir nicht gefallen, Brandopfer und so weiter, das taugte nicht vor dir. Nein, du hast mir den Leib bereitet, damit ich das Wort erfülle, was gesagt ist. Vater und Sohn. Und ganz deutlich haben wir in Vers 4 gelesen, und das sollten dann auch die Hebräer sind ja die Erstlinge unter der Gemeinde Jesu. Die Heiden, die hatten ja noch gar keinen blassen Dunst davon, ja, keine Ahnung. Die Ersten, die gläubig wurden, waren eben die Hebräer. Aber da wurde ihnen jetzt deutlich gesagt in Vers 4, es ist unmöglich, durch Ochsen- und Bocksblut Sünden wegzunehmen. Also darauf muss man die Betonung legen, wegzunehmen. Sie wurden zugedeckt, Kappa, nicht? So wie wir das manchmal unter uns machen, wir sagen dann, ja, ist schon vergessen, komm, decken wir zu jetzt, ja. Aber irgendwo ist das immer noch so in unserem Hinterkopf, was die Einzelnen gemacht haben, ist ja noch da. Aber wir vergeben das so, damit wir weiterleben können miteinander, sonst klappt das ja gar nicht. Aber wegnehmen konnte kein solches Opfer die Sünden. Das wird hier klar gesagt. Ihr müsst diesen Unterschied sehen. Gottes Wort kann nur Gott selbst halten, in Christus. Und nur er kann Sünde wegnehmen, nichts anderes. Ochsen- und Bocksblut bringen das nicht fertig. Darum heißt es, Israel sollte also erkennen, sollte die Hoffnung auf die ganze Erlösung als das Wegnehmen der Sünde in das Werk Gottes setzen. Das wurde bereits ja schon durch Mose gesagt. In 5. Mose 18 hat Mose gesagt, ein Prophet wie mich wird der Herr senden. Er kommt. Und den müsst ihr hören. Und wer den nicht hört und hören will, der ist schuldig. Die anderen könnt ihr hören und könnt ihr auch, na gut, vielleicht nicht hören, seid ihr noch nicht schuldig. Aber wenn ihr den nicht hört, dann seid ihr und bleibt ihr schuldig. Ja? Und das ist dieses Wort, was wir auch im Neuen Testament dann lesen. Wer glaubt, wird gerettet, in Johannes 5. Wer an diesen glaubt, der wird gerettet. Ansonsten bleibt man schuldig bei allen möglichen Opfern, die man bringen konnte. Jesus sagte, als der Christus, du hast mir den Leib bereitet, damit ich das tue, was vor dir gilt. Und diese Aussage wurde ja auch schon durch Jesaja gegeben in Jesaja 7. Da heißt es ja, ein Zeichen, eine Jungfrau wird schwanger. Hier wird der Leib bereitet. Und im Lukas 1, 35 heißt es dann nachher durch den Engel Gabriel, der Heilige Geist kommt über dich, der Leib ist dann bereitet. Das ist der Leib. Kein anderer Leib, kein anderes Opfer kann anerkannt werden. Nur dieser Leib. Wir sehen also, wie Gott gearbeitet hat durch Jahrhunderte, Jahrtausende, um das Werk zu vollführen. In sich selbst, in sich selbst. Somit wurde also die Gemeinde durch diese Erkenntnis in der Gewissheit bestärkt, dass der Messias nicht ein Nebengott ist, ein zweiter Gott, der zu dem Schöpfergott hinzukommt, sondern es ist Gott selbst, der den Leib bereitet hat. Und Paulus sagt dann, Gott war in diesem Leib, in Christus. Er hat das selbst, er hat sein Wort gesagt und er hat es selber gehalten. Er hat gesagt, ihr braucht Sündenvergebung und er hat sie selber bewirkt. Er hat gesagt, wir müssen Buße tun für alle Schuld der Menschen und er hat sie selber stellvertretend für uns getan. Das ist das Werk Gottes, also viel größer, als wir oft denken. Die Gemeinde sollte merken, dass sie jetzt wirklich die Vorschattung aller Dinge lassen darf und jetzt das eigentliche Opfer in Christus annahm. Wir lesen ja auch in Sprüche 8 davon, dass eben die Weisheit, und zwar das ist ja die personifizierte, der personifizierte Heiland Christus, schon am Anfang dabei war. Alles ist durch ihn geschaffen, A und O. Auch die Absonderung, liebe Geschwister, steht hier auch mit drin. Denn Jesus Christus war ganz abgesondert nur für den himmlischen Vater. Das einmalige und ewig gültige Opfer Jesu bringt also eine Heilssicherheit im Blick auf Vollendung. Im Blick auf Vollendung. Auch hier, das ist kein Freibrief zur Sünde. Wir haben auch neulich mal in einem Nachgespräch gesagt, wer Jesus Christus aufgenommen hat, der bewahrt sich, der will gar nicht sündigen. Der wird nicht mehr drauf lossündigen und sagen, ach, mir wird schon vergeben. Das wird er nicht tun. Der Heilige Geist in ihm mahnt ja. Aber eines ist auch wichtig, dass wir erkennen, Vollendung haben wir nur in Christus. Niemand kann sich durch eigene Bemühungen in eine Vollendung vor Gott bewegen. Das kann er nicht. Er braucht sich also auch keine besonderen Dinge auflegen, wie man das ja manchmal in Religion oder auch in die Kasteiungen, so wie es Luther ja vor seiner Bekehrung getan hat, sich gepeitscht hat, nicht, dass man irgendwie besser wird und Gott gefällt. Nein, die Vollendung ist nur in Christus. Sie wird nie durch menschlichen Willen erreicht, auch nicht durch christlich-menschlichen Willen. Ist nicht möglich. Sondern nur durch die Gemeinschaft mit dem, der die Vollendung ist, werden wir schrittweise mit in das Vollbrachte hineingeführt. Somit konnte die erste Gemeinde und sollte erkennen, dass nichts mehr zu dieser Vollendung des einmaligen Opfers hinzugefügt werden kann und muss. Jesus ist der hohe Priester, der seinen Dienst vollendet hat. Vollendet. Und deshalb, was getan hat? Zur Rechten des Vaters sitzt, haben wir gelesen. Deshalb. Wer sich hingesetzt hat, hat aufgehört mit der Arbeit. Ist alles fertig. Deswegen ist es also auch müßig, wenn jetzt einer dem anderen Lasten auflegen will, in gesetzlicher Art, das musst du tun und jenes tun. Nein, wir weisen nicht auf Taten hin, die getan werden müssen, sondern nur auf die Gemeinschaft mit dem Vollender. In der Gemeinschaft mit dem, der alles vollendet hat, bin ich auch vollendet. Und die brauche ich jeden Tag, die Gemeinschaft mit ihm. Nicht die Vorgaben, was einer über den anderen meint, was er tun soll. Das bringt uns nicht vorwärts. Das versuchten die Hebräer zwar. Nicht? Man beäugt sich dann gegenseitig, oh, der müsste noch das machen und der und der und dem fehlt das und dem und das. Ja, das machten die Hebräer auch, weil sie gewohnt waren, nach dem Gesetz zu leben. Aber jetzt ist das neu. Nein, Gemeinschaft mit dem Vollender, der sitzt zur Rechten des Vaters. Und wir lesen ja auch in der Apostelgeschichte, dass der Stephanus das gesehen hat. Als er Christus bezeugte, da war der Himmel offen und dann hat er verkündigt, er sitzt zur Rechten des Vaters, da ist er. Also ist alles fertig und das wollten die anderen nicht wahrhaben, deswegen haben sie ihn gesteinigt und sagen, das stimmt nicht, wir müssen gut sein, wir müssen uns bemühen, wir müssen die Gebote halten, den Sabbat halten und so weiter. Dann werden wir zu Gott kommen. Nein, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und in der Offenbarung heißt es ja auch dann, nach dem Sendschreiben zu Laodicea, wenn ihr Buße tut, umkehrt, dann werdet ihr mit mir auf dem Stuhl sitzen, auch beim Vater. Das heißt, ihr kommt genauso durch mich in die Ruhe, nur durch mich. Ihr selber nicht, aber ihr müsst euch führen lassen. Wir lesen natürlich in diesem Sendschreiben, dass die Gläubigen sagten, nö, also das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja schon alles gemacht, was in unserer Macht steht. Ja, es ist alles in Ordnung. Eigentlich haben wir alles gemacht. Und der Herr sagt, nein, euch fehlt das Eigentliche, nämlich die Gemeinschaft mit dem, der alles gemacht hat. Und wenn ihr die habt, dann sitzt er mit mir auf meinem Stuhl. Denn nur wer den Sohn hat, der hat das Leben. Darum, und neulich in einem seelsorglichen Gespräch, kamen wir darauf, wie denn die Gläubigen genannt werden und so. Und dann sagte ich, ja, schau mal, die Gläubigen, die in Jesus sind, die werden Heilige genannt. Ja, wieso? Ich dachte nur, die Heiligen da, so die man so heilig nennt, in der Kirche da mit den Ikonen und so. Nein. Wer Jesus aufgenommen hat, wird Heiliger genannt. So steht es geschrieben. Paulus spricht sie an als heilige Brüder, die Heiligen. Und zwar warum? Weil Jesus heilig ist, weil er vollkommen ist. Hier liegt die totale Heilung und die totale Heiligung. Das liegt hier drin. Der äußere Mensch, der sich Jesus jetzt auch mit anvertraut, wird nur hinterhergezogen, er soll nicht mehr der Sünde, steht im Römerbrief, dienen, sondern er soll jetzt passiv sein. Passiv, indem er gebraucht wird und nicht mehr mitbestimmt. Das ist das Neue. Die Seele gebunden an Jesus, bestimmt von ihm und der Leib hat zu gehorchen. Der kann nicht mehr sagen, ich will aber das und ich will das und da hast du mir jetzt zu gehorchen. Nein, das hast du jetzt nicht mehr. Ja, das ist die neue Freiheit. Und darin, das ist die äußere Heilung. Je weniger der sündige Leib Mitspracherecht kriegt, desto stärker nimmt auch die äußere Heiligung zu. Aber das eigentliche Heil und Heilung und Heiligung ist in Christus. Das ist also die Ermutigung für die Gläubigen. Das sollten sie ganz neu kennen. Geheiligt, wie sagt Jesus in Johannes 17? In der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie darin. In dieser Wahrheit. Nicht in den Geboten allein, sondern in der Wahrheit, die Christus ist. Er ist die Wahrheit. Darin, ja, wo die Erfüllung des Wortes ist. Oder auch in der Erkenntnis, wie es Paulus in 2. Korinther 3,18 sagt. Oder in der Form des Handelns, die Heiligung. Handeln in der Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses zum Beispiel. Ja? Oder der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das ist die Heilung und Heiligung, weil das der Mensch nicht geben kann. Der kann keinen Frieden halten. Das merken wir ja schon manchmal auch unter den Gläubigen, wie schwer das ist mit dem Frieden. Ne? Oh, da kommt ein Wort und schon ist der ganze Haussegen safe. Ne? Und wir sagen, wir glauben an Jesus. Ja, wir selber können das nicht machen, sondern der Friede, der ist dann nur in Christus. Der ist höher als alle Vernunft. Darum Gemeinschaft mit ihm. Das sollten also die Hebräer kennenlernen. Und das ist die Erfüllung von dem, was auch Gott durch den Propheten Hesekiel sagte. Das haben wir ja auch hier gelesen in diesen Versen, Hebräer 10. Ich will meinen Geist und mein Gesetz in ihr Herz geben. Nicht mehr auf Papier, nicht mehr auf Stein, sondern durch den Geist in das Leben hinein. In das Leben hinein. Und das ist die Vollendung, die in Christus, die Gott selber in Christus vollführt hat. Und die Heiligung soll dann auch noch bewirken, dass wir, also das Heil in Christus, dass wir auch zu der äußeren Vollkommenheit dann gelangen, wenn wir aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen werden. Denn wenn Johannes sagt, wir werden Jesus sehen, wie er ist, dann ist das nur möglich, wenn überhaupt kein Flecken und kein Runzel mehr an uns auch äußerlich zu sehen ist. Sonst könnten wir Gott nicht sehen. Das ist aber das, was Jesus vollbracht hat, dass wir in Gottes Gegenwart leben können. Also jetzt dann zum Schluss diese Worte nochmal. Es ist eine vollkommene Vergebung. Und hier ist ein Wort, das können wir ja auch nicht fassen. Geheiligt und Sündenvergebung auf einmal. Das heißt, alle Schuld aller Menschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und Zukunft ist schon bezahlt. Ist schon bezahlt. Und vorhin sagte ich, ja, bei einer sagen könnte, dann kann ich ja einfach weiter sündigen, wenn schon alles bezahlt ist. Nein, wer wiedergeboren ist, der bewahrt sich, der will nicht sündigen. Aber ist schon bezahlt. Und das nimmt uns aus der Angst heraus, versagen zu können oder abgewiesen werden zu können von Gott, weil wir noch so schwach sind. Es ist alles bezahlt. Wenn wir das im Herzen und die Hebräer zulassen, dann sagen wir Danke. Dann muss ich nicht das Alte wieder aufgreifen, was ja nur eine Vorschattung war. Dann brauche ich doch nur die Gemeinschaft mit Jesus haben. Und dann ist doch alles in Ordnung. Ja, dann ist alles in Ordnung. Und selbst meine Schwachheiten werden mich dann nicht mehr trennen von Gott. Ich will wohl aufpassen, dass ich da nichts gegen Gott tue, aber sollte was passieren, weiß ich, es ist bereits bezahlt. So wie Johannes das in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel schreibt, dass Jesus gestorben ist, er ist unser Fürsprecher jetzt geworden und dass er die Sünde bezahlt hat, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt, mit anderen Worten auch für die, die sich nicht retten lassen. Auch für die, die verloren gehen, ist die Schuld bezahlt worden. Deswegen ist es so tragisch, wenn Menschen, deren Schuld bereits bezahlt worden ist, die Vergebung der Schuld nicht annehmen im Glauben. Wie ein Vogel, wenn man den Käfig wegnimmt und sagt, du kannst fliegen, und der fliegt einfach nicht. Der bleibt einfach sitzen, der tut so, als ob er immer noch den Käfig um sich rum hat. Das ist die Tragik, die Schuld der Leute, alle hier von Berlin, werden alle sehen, ist bereits bezahlt. Wir brauchen ihnen gar nicht jetzt sagen, du, deine Schuld musst du dir mal bezahlen lassen. Nein, du brauchst jetzt den, der es bezahlt hat. Das ist das Geheimnis, das ist was Neues. Und da ist jeglicher menschlicher Stolz gebrochen. Da kann nämlich kein Mensch nichts mehr hinzutun, auch nichts davon abtun. Und das ist Freiheit, vollkommene Vergebung. Jesus brachte nicht nur die Versöhnung für einige Sünden, sondern die Vergebung und nicht nur Vergebung mal hier und da in Etappen, heute dies, morgen jenes, übermorgen jenes, sondern ein für alle Mal, eine völlige Versöhnung. Solche vollkommene Vergebung macht jedes weitere Opfer überflüssig. Die Freundlichkeit Gottes ist erschienen, so schreibt Paulus an Titus, und machte uns nach seiner Barmherzigkeit selig durch das Bad der Wiedergeburt. Durch das Bad der Wiedergeburt. Hier trifft also das Wort auch des Apostels zu Paulus, der an die Epheser schrieb: Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Gelobt sei Gott. Hier ist alles fertig. Hier ist unser Zutun nicht mehr möglich oder nötig, sondern nur die Gemeinschaft mit dem, der alles vollbracht hat. Das sollte die Urgemeinde neu fassen, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden.